Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 63, Vers 2 bis 9. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir. In diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt, ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben. Dich preise ich von ganzem Herzen. Ich will dich ehren, solange ich lebe, und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Wie mit köstlichen Speisen, so machst du mich glücklich. Dich will ich loben und preisen. Wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Ich denke daran, wie sehr du mir geholfen hast. Ich juble vor Freude, beschützt im Schatten deiner Flügel. Ich halte mich nah zu dir, denn deine rechte Hand hält mich sicher. Gott segne dieses Wort. Sicher in Gott. In diesem Bibelvers hier, diesem Bibelabschnitt aus dem Psalm 63 im Alten Testament, im Psalm Davids, lernen wir mehr, was es denn bedeutet, sicher in Gott zu sein und Sicherheit in Gott zu haben. Und hier haben wir David, wie er beschreibt, wie er in der Wildnis ist. Und es war oft zu Davids Zeiten, da wie es im Alten Testament auch niedergeschrieben steht, so dass er oft auf der Flucht war vor Feinden, Menschen, die ihn bedroht haben, Menschen, die ihn töten wollten. Ja? Also er hatte wirklich sehr, sehr viele Gegner und Feinde und Menschen, die ihm Leib und Leben ihm Unheil tun wollten und ihn umbringen wollten. Ja? Und hier lernen wir mehr, wie er denn nun spricht, wie sich seine Sicherheit in Gott ausdrückt, in seinem Herzen. Und wir sehen immer wieder, liest mal selber durch, liest mal den ganzen Psalm 63 durch. Wir haben hier also seine Sehnsucht nach Gott ausgedrückt und eben auch seine Sicherheit in Gott. Und wir sehen immer wieder, wo er dann schreibt, immer wieder, dass er Gott lobt und preist und von ganzem Herzen, ja, sein Herzen immer wieder ausdrückt, wie denn sein Herz nun Gott ausgerichtet ist und dass er anerkennt, dass Gott eben, dass er nur in und durch Gott Sicherheit haben kann. Denn hier in unserem irdischen Dasein, für uns auch, haben wir außerhalb von Gott auch gar keine Sicherheit. Also das ist, was wir uns hier nochmal zu Herzen nehmen wollen. Und lest mal durch den ganzen Psalm 63, sehr, sehr viel Ermutigung. Auch andere Psalmen wie im 62, Stille zu Gott und alle Psalmen von David könnt ihr nehmen und mal euch zu Herzen nehmen und dass es auch euch Mut macht, wo wir sehen, dass wir Sicherheit auch nur in und durch Gott haben. Und geht mal rein nochmal, der letzte Vers, Vers 9, ich halte mich nah zu dir, denn deine rechte Hand hält mich sicher. Gott segne dieses Wort. Und das erinnert uns ein bisschen an Petrus, wo er auf dem Wasser geht. Ja? Petrus geht auf dem Wasser. Geht mal dazu rein ins Matthäus-Evangelium, Neues Testament, Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 22 bis 33. Ja, Matthäus, Kapitel 14, Vers 22 bis 33. Und schaut mal da, was da passiert, wo Petrus ausruft zu Jesus Christus als Gott im Fleische, als Menschensohn, um Hilfe ruft. Ja? Und schaut mal, also geht mal selber rein, lest mal, der ist durch. Und erkennt und sieht, dass wir eben auch diese Sicherheit in Jesus Christus haben. Wir als wir, die wir Jesus Christus folgen, und er hält uns sicher, immer sicher in seinem Arm. Und das ist etwas, was wir manchmal vergessen. Und wir tun gut daran, uns das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und es geht um unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Als reuige Sünder, die wir zu Jesus kommen und tagtäglich in seinem in seinem Wort leben und ihn wirken lassen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Und ihr könnt mal durch die ganze Bibel durchgehen und gucken, die verschiedenen Beispiele von Menschen, die eben Sicherheit in Gott gefunden haben. Und jeder, der als Reuesünder zu Gott kommt und zu unserem Jesus Christus im Neuen Testament und dann als der Heilige Geist dann allen Menschen da ins, als Jesus Christus uns den Heiligen Geist geschickt hat, ja, als es dann losgeht in der Apostelgeschichte, schaut mal, wie da die Sicherheit in Gott ausgedrückt ist. Und es ist schon erstaunlich. Also geht mal selber rein und ja, da ist so viel zu entdecken, so viele Beispiele und auch hier aus dem Psalm, das macht uns auch Mut, wie es auch David Mut macht, wie er Gott preist und auch die Sicherheit in Gott kennt. Denn das ist, wie unser Herr Gott ist. Wir können nur in und durch unseren Jesus Christus Sicherheit, also vor allem Bösen haben. Und, und wir sind sicher in Gott durch den Heiligen Geist bis in alle Ewigkeit. Und das ist etwas, was wir, ja, das macht uns Mut und wir tun gut daran, uns daran zu erinnern. Und lieber Jesus, wir danken dir für dieses dein Wort und wie du uns zeigst, was es bedeutet, sicher in Gott zu sein. Und ruf uns, helf uns, diese Bibelverse immer wieder in Erinnerung zu rufen und uns zu helfen, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Das können wir in eigener Kraft nicht tun. Das können wir nur als reue Sünder, die wir in und durch dein Wort, dass du unsere Herzen weicher machst, ja, unsere Herzen aufweichst und nicht verhärtest, sondern weicher machst. Und wir in unserer persönlichen Beziehung zu dir wachsen. Wir danken dir für dein Wort und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.